Thank you.

Das ist Gehirnmanipulation. Gehirnmanipulation. Wir brauchen das Gehirn nicht mehr. Das ist unser Fehler. Wir brauchen das Gehirn nicht mehr. Das ist unser Fehler. Ausgeliefert. Worte. Erleuchtung uns. Erleuchtung, Satan. Herr Satan, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Satan, bitte erleuchten Sie mich. Let's start something new and fun. Rumbleback. HPF, are you a rumble? Rumble, are you rumble? HPF, HPF. Hell, what's going on? Germans are done at respect and love everywhere. Hey, wisst ihr schon? Die Sonne geht auf. Wisst ihr schon? Die Sonne geht auf. Hey, wisst ihr schon? Sonne! Die Sonne! Endzeit. Blau, blau, blau. Blau wie die Augen. Der Jungfrau Maria. Jungfrau Maria. Jungfrau Maria, du hast eine Fähigkeit, die hat nicht jeder. Thank you. Musik.